1. David Flo Aus Najeth in Rammer und Suchter Jonathan Auf, M. in Zufragen, was Habe ich getan, und Warring bestet mein should oder mein Verge hen gegenüber deinem Vater, das er versucht, mihzu toten. 2. Jonathan erwidert him, das word nicht geschehen. Du wirst nicht sterben. Mein Vater unternimmt nichts, weder wichtiges noch unbedutens, one es mir mitzuteilen. Warum solltive mir also gere dies Angelegenheit vorenthalten? Das ist ausgeschlossen. 3. David entgegnet ihm, dein Vater weiß genau, dass du mich magst, und denkt, Jonathan soll das nicht wissen, damit nicht traurig word. Doch ich schwor beim Herrn und bei deinem Leben, zwischen mir und dem Tod liegt no ein einziger Schritt. 4. Jonathan versichert David, was immer du von mir verlangst, word ich für dich tun. 5. David erwidert Jonathan, morgen ist Newmond, und ich kann nicht mit dem König am Tisch sitzen. Bitte lass mich gehen, damit ich mich bis zum Abend auf dem Feld verstecken kann. 6. Sollte dein Vater mich vermissen, so say Jim, David habe mich am Erlaubnis gebeten, schnell in sein Heimatstadt Bethlehem zu reisen, da dort das jährliche Opfer für sein ganz Family stattfindet. 7. Antwortet er darauf mit Gut, dann ist dein Diener sicher. Gerat er jedoch in Zorn, kannst du wissen, dass fest entschlossen ist, mir Schaden zu fügen. 8. Erweis deinem Diener damit dein Freundschaft, denn du hast ihn in einen Bund mit dem Herrn aufgenommen. Sollte ich jedoch schuldig sein, so tot mir lieber selbst, anstatt mich deinem Vater auszuliefern. 9. Jonathan antwortet, denk nicht so. Wenn ich tatsächlich erfahren sollte, dass mein Vater fest entschlossen ist, dir Schaden zuzufügen, word ich es dir dann nicht sofort mitteilen. 10. David entgegnet Jonathan, wer word mir sagen, ob dein Vater dir ein unfreundlich Antwort gibt. 11. Jonathan antwortet David, komm, lass uns aufs Feld gehen. Daraufhin gingen die beiden hinaus aufs Feld. 12. Jonathan sprach zu David, der Herr, der Gott Israels, sei sage, wenn ich morgen meinen Vater ausforsch und es sich für David als Gott erweist, wird ich dir dann nicht Bescheid geben und es dir offenbaren. 13. Der Herr mode Jonathan dies und das Anton, wenn ich dir nicht offenbaren dich sicher sehen lasse, falls es meinem Vater gefällt, dir Schaden zuzufügen. Der Herr word mit dir sein, so why are mit meinem Vater war? 14. Und wirst du mir nicht, solange ich lebe, die Barmherzigkeit des Herrn erweisen, damit ich nicht sterb. 15. Entzieh meinem Haus niemals dein Barmherzigkeit, auch wenn der Herr Davids Feinde einzeln vom Erdboden vertilt. 16. Moge Jonathans Name nicht aus dem Haus Davids ausgelöscht werden, und moge der Herr rasch an Davids Feinden nehmen. 17. Jonathan schwor David ernüt bei seiner Chiffen Zunegang zu ihm, denn liebte in von Hazen. 18. Jonathan sagt zu ihm, morgen ist Newmond, und dein Abwesenheit word bemerkt werden, wenn man deinen Platz sieht. 19. Dritten Tag word man dich jedoch ernsthaft vermissen. Dann begib dich zu dem Ort, wo du dich damals waren des Anschlags versteckt hattest, und setz dich neben den Erdhofen. 20. ICH word dann am dritten Tag fail in sein Richtung schießen, als ob ICH auf ein Seil zielt. 21. Danach word ICH den Burschen loschicken und sagen, gär, such den Pfeil. Wenn ICH dem Burschen dann zu ruf, der Pfeil liegt nahe bei dir, bring in her, dann komm nach Hause, denn du bist sicher, und es bestet kein Gefahr, so war der Herr lebt. 22. Ruf ich dem Jungen Mann jedoch zu, der Pfeil liegt weiter von dir entfernt, dann gär, denn der Herr hat dich fortgeschickt. 23. Bezüglich des Worts, das wir beide gesprochen haben, ist der Herr für immer sage zwischen mir und dir 24. David versteckte sich daraufhin auf dem Feld. Als der Newman begann, setzte sich der König zum Essen und den Tisch. 25. Der König saß auf seinem gewohnten Platz und der Wand, Jonathan saß im gegenüber, und Abner saß in Saul's Seat, warin David's Platz leer blieb. 26, Saul sagt. An diesem Tag nichts, sondern dacht, das ist Zufall, es ist unrein, weil er sich nicht gerinnert hat. 27, am Tag nach dem Neumond fragte Saul seinen Sohn Jonathan, als Davids Platz immer noch leer war, warum ist der Sohn Isaias weder gestern noch heute zum Essen gekommen? 28, Jonathan antwortet Saul, David hat mich immer Lobnis gebeten, nach Bethlehem zu reisen. 29, sagt, bitte lass mich gehen, denn wir haben ein Familienopfer in unserer Heimatstadt, und mein Bruder haben es mir aufgetragen. Wenn du mir wohlgesinnt bist, dann lass mich bitte gehen, und mein Bruder zu besuchen. Aus diesem Grund ist er nicht an die Tafel des Königs gekommen. 30. Die Geriet Saul in Zorn über Jonathan und Scholten, du Sohn einer Weidespenstigen Frau. Ich weiß genau, dass du dem Sohn Isaias anhängst, zu deiner eigenen Schande und zur Schande deiner Mutter. 31. Denn solange der Sohn Isaias auf der Erde lebt, werden weder du noch dein Knechtem besten haben. Schick also jemanden und lass ihn zu mir bringen, denn ist des Todes würdig. 32. Jonathan antwortet seinem Vater Saul und fragt ihn, warum soll er getötet werden? Was hat er denn verbrochen? 33. Die schwang Saul den Spiegegen in, in zu treffen. Als Jonathan jedoch erkannte, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. 34. Hob sich in glühendem Zorn vom Tisch und es am zweiten Tag des Neumonds nichts. Es schmerzte sehr wegen David, das sein Vater ihn so beschimpft hat. 35. Am Morgen ging Jonathan zur Vereinbarten Zeit mit einem Jungen Burschen hinaus aufs Feld. 36. Dort befahl er seinem Burschen, lauf und such den Pfeil, den ich gleich abschießen word. Waren der Bursch lief, schoss Jonathan den Pfeil über in Hinweg. 37. Als der Bursch bei dem Pfeil ankam, den Jonathan abgeschossen hat. 38. Rief Jonathan dem Burschen zu, biel dich, zogere nicht. Der Bursch hob den Pfeil auf und bracht in seinem Hirn. 39. Der Bursch was jedoch nichts von der Warren Bedutung, no Jonathan und David konnten die absprech. 40. Jonathan gab dem Burschen, der bei im war, sein Waffen und befahl ihm, geh, bring sie in die Stadt. 41. Warren der Bursch in die Stadt ging, hob sich David neben dem Erdhofen, warf sich mit dem Gesichtser oder nieder und vernäht sich dreimal. Sie kusten einander und weinten laut. 42. Dann sagt Jonathan zu David, geh in Frieden. Bezüglich dessen, was wir bei dem Namen des Herrn geschworen haben, wer der Herr für immer sage sein zwischen mir und dir so zwischen meiner und deiner Nachkommenschaft.